Kein Hallo, kein Bitteschön, kein Danke sehr. Die letzte gute Tat ist schon lange her. Kauf den Benzinvorrat an der Tanke leer und lass die Stadt ertrinken in Flammenmeer. Während deutsche Rapper wieder rätseln, wie sie Host klären, stell ich mir die Frage, wie soll ich die alle loswerden? Bitch, ich bin bald groß, jetzt sind Kritiker erbost. Ich schieb meine Sonnenbrille mit dem Mittelfinger hoch. Keine Hürde würde was am Plan ändern, denn ich knack den Safe und nehm die Mails raus wie Organhändler. Tausche das Hennessy-Glas gegen Energy-Bars. Jetzt bin ich oben auf wie der Lincoln, in dem Kennedy saß. Crash die Memory-Cards und boot neu, der Rude-Boy, der den Weg, den du machst, per Flugzeug zu Fuß läuft. Martin Fitch für Polo, starte eben die Show, so dass das Land in Flammen steht, wie das Harley-Davidson-Logo. Durchatmen, ich kann nicht ruhig schlafen, weil sie dir in den Rücken stechen wie Akupunkturnadel. Weiter als der Rest, scheiße bin ich fresh, das ist wie Snack-Automaten, ich drop Lines jetzt gegen Cash. Kein Hallo, kein Bitteschön, kein Danke sehr. Die letzte gute Tat ist schon lange her. Kauf den Benzinvorrat an der Tanke leer und lass die Stadt ertrinken im Flammenmeer. Fackel alles ab, fackel alles ab, fuck. Fackel alles ab, fackel alles ab, fuck. Fackel alles ab, fackel alles ab, fuck. Fackel alles ab, fackel alles ab. Wir sind nicht so verschieden, du kriegst deinen Kopf nicht aus dem Arsch. Ich den Arsch nicht aus dem Kopf von diesen Models aus dem Bars. Mach die Bottle auf, gib Gas. Molly aus dem Glas, sieht ein Jogging auf, vertragend in einem Hobbyraum mit Gras. Der Gossentraum wurde wahr, das Hoffen auf die Charts. Ich schau auf eure Welt, da rapp, als hock ich auf dem Mars. Die Antwort auf die Frage, warum guckst du runter? Na, weil die untertan sind wie Luftschutzbunker. Stroboskop, Gogo-Shows, Flow so dope. Konkurrenz wird ohne großen Logos, Fokus bloßgestellt wie Doku-Soaps. Rapper sind nicht gut, mir folgen die Fans mit nem Regeninteresse wie das Wetterinstitut. Vollbärtiger Brudi, rollen mehrere Dubis. Irgendwann mal steh ich vor nem Goldberg, so wie Whoopi. Und fick den Status, den die mittlerweile haben. Keine Rettungsboote, doch wir sind mit Sicherheit Anarchen. Kein Hallo, kein Bitteschön, kein Danke sehr. Die letzte gute Tat ist schon lange her. Kauf den Benzinvorrat an der Tanke leer und lass die Stadt ertrinken im Flammenmeer. Fackel alles ab, fackel alles ab, fuck. Fackel alles ab, fackel alles ab, fuck. Fackel alles ab, fackel alles ab, fuck. Fackel alles ab, fackel alles ab.